Das sollen und wollen wir allezeit tun, uns auf Jesus Christus stützen. Allerdings ist das nicht immer so gewährleistet, wenn wir in unser eigenes Leben hineinschauen. Manchmal kommen wir da ganz schön ins Wackeln, was den Glauben betrifft, und unsere Gedanken gehen dann spazieren in eine ganz andere Richtung, in andere Richtungen, wo wir andere Hilfe erwarten. Aber Gott will uns immer wieder zurückziehen in seine Gegenwart. Und das tat er nicht nur damals bei den ersten Gläubigen, sondern tat es immer wieder und tut es auch heute. Wir hatten ja gerade aus Psalm 30 gehört, dass David auch sagte, als es mir gut ging, dachte ich, das wird immer weiter so gehen. Ich werde immer fest und stehen bleiben, mich kann gar nichts erschüttern. Ja, aber dann kamen doch so einige Sachen, die ihn wieder ein bisschen umgeworfen haben. Und so kann das bei uns genauso passieren. Ein guter Anfang heißt noch nicht eine gute Durchführung, ein gutes Ende. Ein guter Anfang ist wichtig, dass man mit Jesus Christus einmal ganz beginnt. Wir sagen meistens in den seelsorglichen Gesprächen so, wenn du mit Jesus leben willst, dann musst du anfangen, dein ganzes Leben mal aufzuräumen. Sei ehrlich. Erzähle mal alles vor Gott, was du schlecht gemacht hast. Da fällt einem schon eine ganze Menge ein. Mir ist damals sehr viel eingefallen. Vielleicht nicht alles, aber doch schon eine ganze Liste, eine ganze Latte. Und wenn man sich so einen DIN A4-Bogen vornimmt, dann reicht Vor- und Rückseite meistens gar nicht, wenn man da alles aufschreiben möchte. Und dann darf man das im Gebet vor Gott ausbreiten und sagen, danke Herr, dass du mir das vergeben hast. Aber dann ist immer noch irgendetwas da, was ich nicht erkannt habe und was erst im Laufe der Zeit so an die Oberfläche kommt, da soll ich immer wieder den Mut haben zu sagen, Herr, vergib mir auch dies. Das habe ich auch getan. So brauchten es die Gläubigen zu aller Zeit und so brauchen wir es auch heute. Darum im heutigen Thema, wenn wir die Verse 32 bis 35 aus dem 10. Kapitel des Hebräerbriefes lesen, geht es darum, dass wir daran denken, was uns erlöst hat, an die Gnade, die uns zuteil geworden ist, und dass die Festigung unserer Seligkeit in Jesus Christus allein geschieht und geschehen ist und wieder geschehen soll. Ich lese uns jetzt diese Verse. Gedenkt aber der früheren Tage, an denen ihr, nachdem ihr erleuchtet wart, erduldet habt einen großen Kampf des Leidens, in dem ihr zum Teil selbst durch Schmähungen und Bedrängnisse zum Schauspiel geworden seid, zum Teil Gemeinschaft hattet mit denen, welchen es so erging. Denn ihr habt mit den Gefangenen gelitten und den Raub eurer Güter mit Freuden erduldet, weil ihr wisst, dass ihr eine bessere und bleibende Habe besitzt. Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Es war ja an Christen geschrieben, ich sagte ja die erste Gemeinde, hebräische Gemeinde, die eigentlich schon einen langjährigen Gottesdienst hinter sich hatte. Sie haben ja täglich und da, wo es besonders nötig war, Opfertiere zum Tempel gebracht, haben ihre Sünden bekannt. Blut musste fließen, damit eine Vergebung bzw. Zudeckung der Schuld stattfindet, dass man mit Gott weiterleben kann, dass man nicht einfach aus dem Volke ausgestoßen wird. Man musste irgendwie gereinigt werden. Man musste irgendwie wieder mit anderen Augen angesehen werden. Sie kannten den Gottesdienst. Und nun hatten sie Jesus Christus kennengelernt, dieses einmalige große Opfer. Und natürlich kamen sie zu dem Herrn und waren froh, dass sie da waren. Sie waren froh, dass sie ihn kennenlernen konnten, weil sie nämlich vernahmen, dass in ihm alle Schuld vergeben wird. Nicht nur zugedeckt, sondern vergeben. Ist ein Unterschied, nicht? Das müssen wir uns auch immer wieder sagen. Es ist ein Unterschied, ob ich nur etwas so Schwamm drüber sage, ich denke mal jetzt nicht mehr dran, oder ist es überhaupt nicht passiert? Gott in Jesus Christus sah uns so an und sieht uns so an, als ob nie etwas Schlechtes passiert ist bei uns. Nie. Wir Menschen, wir beurteilen uns anders. Wir sagen, na ja, damals, denk mal daran, was du da verzapft hast, ne? Fällt uns sofort wieder das Schlechte ein über den Nächsten. Und meistens schieben wir ihn dann auch in solche Ecke, na, dem kannst du nicht ganz vertrauen, der ist nicht ganz koscher, ja, und so weiter. Aber Gott in Jesus Christus vergibt so, als ob wir noch nie was Schlechtes gemacht haben, noch nie. So sieht er uns an. Das soll uns immer wieder gegenwärtig sein, denn das ist eine besondere Ehrung Gottes für uns Menschen, die uns aber auch in die Verpflichtung bringen soll, bei ihm zu sein und zu bleiben, nicht an ihm und seinem Wort zu zweifeln. Trotz der Schwierigkeiten, die um uns herum, auch als Christen in dieser Welt, immer wieder auftreten und uns zu Fall bringen. Und ich habe oftmals in den zwischenmenschlichen Gesprächen, auch im seelsorgerlichen Gespräch gehört, wo die größten Anfechtungsschwierigkeiten auch für Gläubige liegen. Sie liegen manchmal durch das Verhalten der Mitgläubigen darin. Da werden manche irre und sagen, ja, ich dachte, unter den Gläubigen, da werde ich endlich mal zur Ruhe kommen und da wird alles eitel Sonnenschein sein. Und dann erfahren sie, dass der andere ihnen auch auf die Füße getreten ist und Schwierigkeiten gemacht hat. Der ist doch aber gläubig. Ja, äußerlich tragen wir noch so manche Schwierigkeiten mit uns herum. Und äußerlich sind wir auch immer geneigt, andere zu verletzen, weil wir mit unserem äußeren Wesen oft nicht zurechtkommen. Aber die Schrift sagt uns, schaut auf den, der euch so ansieht, als ob ihr noch nie gesündigt hättet. Schaut auf den. Und die Hebräer brauchten diese Ansprache. Es wurde ja in den Kapiteln zuvor ihnen gesagt, nun schaut doch, denkt doch mal dran, er ist der einmalige hohe Priester. Hohe Priester, das war ein bekanntes Wort für die Israeliten, sie kannten das. Hohe Priester, ja einmal im Jahr musste er mit Opferblut ins Allerheiligste gehen, um das Volk zu versöhnen. Priesterschaft kannte man. Er ist der hohe Priester, der ist in den Himmel eingegangen in das Allerheiligste und hat euch versöhnt. All das musste ihnen neu vors Herz gestellt werden, weil sie nämlich viel auf das Äußere abgestellt haben, auf das, was sie gesehen haben. Nicht? Der Mensch sieht an, und so ging es ja einst Samuel auch, als er beauftragt war, einen König zu salben und in das Haus des Isai kam und die Söhne alle anguckte, alles stolze Burschen. Und den ersten, den Eliab, da dachte er, na, das muss ja ganz bestimmt sein, wie der aussieht und wie groß der ist und herrlich. Und dann wollte er schon losgehen und den salben. Und der Herr sagt, der ist es nicht. Ja, da ist es vielleicht der Nächste und der Nächste. Nein, ist es nicht. Du siehst nur, was du vor Augen hast. Aber das ist nicht Maßstab, was du da siehst. Und auch nicht, was du dort empfindest. Ja, wir sind ja oftmals von unserem Gefühlsleben so übermannt, ja. Geht alles drunter und drüber, nicht? Aber darauf kommt's gar nicht an, wenn wir Jesus folgen, was wir empfinden. Meistens werden wir betrogen durch unsere Gefühle und sie lenken uns auf ganz andere Bahnen. Und Samuel musste lernen, dass nicht das gilt, was er vor seinen Augen als gut oder schlecht ansieht. Und als alle Söhne nun beguckt waren und keiner von denen, die zu Hause waren, es war, fragte er, na, hast du denn nicht noch einen anderen Sohn? Ja, doch, da ist noch einer, so ein kleiner, so ein unscheinbarer vielleicht, ja, so ein ganz junger, der ist draußen bei den Schafen, ja, hol den mal, wir werden uns nicht hinsetzen zu essen, bevor der nicht hier zu Hause eintrifft. Und als dieser kam, ausgerechnet dieser, hieß es auf den Salbe, den Jüngsten da soll ich salben, den Achten. Ja, genau den. Der Mensch sieht an, was vor Augen ist. Und das geschieht auch uns als Christen in dieser Zeit. Unser Christenleben wird oft beeindruckt durch die Geschehnisse um uns herum. Wie sich die Menschen verhalten, welche Situationen da sind. Und danach richten wir uns dann auch. Da werden wir auch schwach innerlich. Wir sagen es äußerlich oft nicht. Aber innerlich sagen wir, warum lässt Gott das zu? Ja, wir dürfen das ja nicht aussprechen, soll ja keiner hören, nicht? Sonst denkt er vielleicht, ich bin ungläubig, nicht? Deswegen sage ich das nicht laut, aber im Herzen bewege ich das dann schon, nicht? Irgendwie. Warum ausgerechnet mir? Und so weiter. Und liebe Geschwister, es gibt ja nichts Neues unter der Sonne. Den Gläubigen, den Hebräern, ging es nicht anders wie uns heute. Wir sind auch genauso gefährdet wie zu jeder Zeit und haben ähnliche Fragen. Und jetzt wird dieser Gemeinde gesagt, Werft euer Vertrauen nicht weg. Schaut nicht auf die äußeren Abläufe des Lebens, die euch Schwierigkeiten bereiten, sondern schaut auf den, der euch so anguckt, als ob ihr noch nie gesündigt habt. Das ist der Einzige, der euch so anguckt. Alle anderen gucken euch anders an. Aber der guckt euch so an, der Heiland, der Herr, als ob ihr nie gesündigt habt. Die Gemeinde Jesu weltweit muss, um beständig und treu im Bekenntnis zur Gnade in Jesus Christus zu bleiben, an das Fundament und die Anfänge des Glaubens denken. Es hilft mir persönlich, auch in meinem Glaubensleben, wenn ich mal daran denke oder mich mit meiner Frau unterhalte, wie es am Anfang gewesen war. Wir wohnen ja noch in derselben Wohnung, wo wir uns bekehrt haben. Da fällt es uns dann leicht, den Platz schnell auszumachen, wo das gewesen ist. Da auf der Stufe, an dieser Stelle, da haben wir gesagt, Herr, du kannst mit unserem Leben machen, was du willst. Du kannst nehmen, was du willst. Du kannst geben, was du willst. Wir stellen keinen Anspruch mehr auf unser Leben. Und daran dürfen wir uns des Öfteren erinnern. Immer am 18. April jeden Jahres, das war nämlich der Tag, ja, jetzt unterdessen vor 40 Jahren, wo wir uns dann darüber freuen. Und das ist wie ein Motor in uns, dass wir sagen, genau das stimmt, was wir da am Anfang erlebt haben, das gilt auch heute. Das gilt auch heute. Neulich hat mich meine Frau erinnert, weil sie irgendwo wohl eine Schrift gefunden hat, die wir mal aufgezeichnet haben früher, und hat gelesen, sagt sie, ist dasselbe, was du heute sagst, ist dasselbe wie damals. Sag ich, ja, ist ja, wir wollen ja auch dabei bleiben. Wir wollen ja nichts anderes reden. Ja, wir sind von diesem Anfang so geprägt. Und das meint hier der Schreiber des Hebräerbriefs. Denkt doch an die früheren Tage, an denen ihr, nachdem ihr erleuchtet wart, ihr wart doch erleuchtet, da war doch alles Äußere egal. Da habt ihr die Leiden erduldet, den großen Kampf. Ja, ihr habt sogar, zum Teil wart ihr mit involviert in die Leiden, zum anderen habt ihr mit beobachtet, wie es denen geht, die an Jesus, an dieses wunderbare Opfer zur Seligkeit glaubten. Das habt ihr alles erlebt. Aber denkt doch mal daran, wie habt ihr denn da gehandelt? Habt ihr euch aufgeregt oder wie war denn das? Ich werde nachher gleich ein paar Beispiele nennen, wie das war bei der ersten Gemeinde, die sich gar nicht aufgeregt haben, sondern die blieben einfach beim Herrn ganz still und ruhig. Man haben einfach gesagt, wir glauben an Jesus Christus, wir bleiben einfach bei ihm, da könnt ihr machen, was ihr wollt. Wir driften da nicht ab. Und das musste hier der Schreiber sagen, denkt doch bitte an die Zeit. Vergesst nicht, wo ihr hergekommen seid. An zwei Stellen schreibt der Apostel Paulus auch an die Gläubigen, zu Korinth zum Beispiel oder auch an Titus, dass er doch sagen soll und den Gläubigen neu deutlich machen soll, wovon sie erlöst worden sind. Ja, wir vergessen das ja manchmal auch und denken, wir waren schon immer sauber Männer und gute Leute. Ja, da brauchte eigentlich Jesus, so wie eine Nachbarin uns das mal gesagt, für mich brauchte Jesus nicht sterben. Ja. Ich habe ja nichts Böses getan. Ne? Ja, das denken wir vielleicht manchmal von uns auch. Nee, wir waren ganz schwierige Leute, mit denen vielleicht andere so wenig wie möglich zu tun haben wollten, aber Gott wollte mit uns zu tun haben. Und da steht dann in Titus, lese ich erst mal 3, Vers 3 bis 5, erinnere sie daran schon in Vers 1, dass sie der Gewalt der Obrigkeit untertan waren. Denn auch wir waren früher, was waren wir für Leute? Unverständig, ungehorsam. Wir gingen in die Irre, wir waren mancherlei Begierden und Lüsten dienstbar, wir lebten in Bosheit und Neid, wir waren verhasst und hassten uns untereinander. Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilandes, machte er uns selig. Ja, denken wir mal dran, wer wir gewesen sind und was dann passiert ist, dass wir plötzlich doch verändert worden sind. Oder wie es Paulus an die Korinther, in 1. Korinther 6, könnt ihr es lesen, schreibt. Er sagt ja, dass wir doch nicht mehr wieder in das alte Wesen zurückfallen sollen. Ja, wir sehen in der Welt, dass viel Schlechtes da ist, viel Sünde begangen wird. Und dann sagt er, ihr wisst doch in Vers 9, ihr wisst doch, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht erben. Lasst euch doch nicht irreführen. weder die Unzüchtigen, noch die Götzendiener, noch die Ehebrecher, noch die Lustknaben, noch die Knabenschänder, die Diebe, die Geizige, die Trunkenbolde, die Lästerer oder Räuber werden das Reich Gottes erben. Und dann sagt er ihnen auf den Kopf zu, und solche sind doch einige von euch gewesen. Ja, denkt mal daran. Aber ihr seid reingewaschen. Und daran haltet mal fest. Denkt daran, was das bedeutet, reingewaschen zu sein. Da musste ja etwas weggenommen werden. Da war doch mal was, was ganz schlimm war. Und das ist weggenommen worden. Das hat euch kein Mensch weggenommen. Das will hier der Apostel sagen. Denkt daran, was ihr bekommen habt. Ihr seid selig geworden. Verlasst nicht die Gnade. Petrus, der Apostel, der ja auch ein schwieriger Mensch war, weil er so auf sich und seine Stärke zunächst vertraute. Nicht? Das machen wir ja leider manchmal auch. Wir denken, wir sind die Kings und wir machen das schon. Wir haben das Know-how, so sagt man heute, und das kriegen wir schon hin. Und dann liegen wir bald auf der Nase. Nicht? Und das hat Petrus ja auch gedacht. Vor Pfingsten allerdings, und das gebe ich immer zu bedenken, verwechselt nicht den Petrus vor Pfingsten mit dem Petrus nach Pfingsten. Vor Pfingsten war er noch von sich sehr erfüllt, bis er dann so bitterlich weinte, als er das getan hat, was Jesus ihm gesagt hat, du wirst mich verleugnen. Und er hat steif gesagt, ja, ich kenne ihn überhaupt gar nicht. Ist mir nie begegnet. Ich weiß gar nicht, von wem du redest. Gibt es den Mann überhaupt? Ja, so ungefähr stellte er das dar. Und dann krähte der Hahn und er weinte bitterlich. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er dann so innerlich zerknirscht war, dass er sagt, jetzt sage ich gar nichts mehr. Denn es kommt ja doch nur Falsches raus. Einmal haue ich dem Malchus das Ohr ab, das war auch verkehrt. Nicht? Und dann mache ich große Versprechungen und wenn ich mit dir sterben müsste und so weiter, klappte auch nicht. Naja, und dann ist mir nochmal was passiert vor Pfingsten, nicht? Dass er nach der Auferstehung Jesu dann mit einigen an den See Genezareth ging, weil Jesus sagt, nach meiner Auferstehung geht dorthin, da will ich mit euch reden. Und ja, er wusste nicht, was er machen soll, und hat gesagt, ich muss in das alte Leben zurück, ich gehe wieder fischen. Und dann haben die anderen gesagt, ja, was sollen wir denn machen? Machen wir auch. Und es klappte gar nichts, hat er wieder gemerkt. Es klappte gar nichts. Nur als Jesus dann vom Ufer sagte, Kinder, ihr habt doch gar nichts zu essen. Nein, nein, haben wir nicht, nichts gefangen. Na gut, dann sag ich euch jetzt, was dran ist. Und werft das Netz zur Rechten. Und dann fingen sie sehr viele Fische. Und Jesus speiste sie und sagte ihnen dann, dass sie festbleiben sollen, bis sie den Heiligen Geist kriegen. Und danach lesen wir von Petrus nicht mehr, dass er so eigenmächtig dort handelte. Vergiss also nicht die Erneuerung durch die Gnade Jesu. Und dieser Petrus, der schreibt dann aus dieser Erfahrung auch im zweiten Brief, im ersten Kapitel, da sagt er ja dann, was der Glaube alles hervorbringen soll im Leben eines Menschen. Und fährt dann fort, wenn das nicht da ist, dann bist du einer, der im Dunkeln tappt, der nicht weiß, wo er hingeht, und der vergisst die Reinigung seiner vorigen Sünden. Der denkt da ja nicht mehr dran, wo er hergekommen ist. Er tut so, als ob er immer schon der Starke gewesen ist. Nein, er hat vergessen, dass Jesus ihn befreit hat. Und er nun eine neue Kreatur ist, die so angesehen wird, als ob er noch nie gesündigt hätte. Aber er war ja ein Sünder. Und er macht ja eigentlich äußerlich immer noch etwas falsch. Das sagt Petrus auch mahnend zu den Gläubigen. Wir lesen zum Beispiel auch im Römerbrief, alles im Zusammenhang, im Kontext hier zu dem Hebräerbrief, zu diesem Gedenken in Römer 6, Vers 20. Da lesen wir, vorher waren wir doch Knechte. Knechte der Sünde. Das heißt, wir haben das Schlechte tun müssen. Wir wollten es nicht, aber wir taten es. Paulus sagt es ja selber, ich wollte das Gute tun, aber ich tat es nicht. Ich habe mir vorgenommen, nicht zu lügen und ich musste lügen. Ich habe mir vorgenommen, niemand zu betrügen, aber ich musste doch betrügen. Ich war immer dabei, immer bei den Dingen, die ich eigentlich nicht wollte. Ihr wart Knechte der Sünde. Und da hattet ihr überhaupt keine, so schreibt der Apostel Paulus, keine Gerechtigkeit. Ihr wart völlig frei von jeder Gerechtigkeit. Die war bei euch gar nicht vorhanden. Und was hattet ihr für Frucht? Wenn ihr mal daran denkt, so sagt er, dann schämt ihr euch heute. Und das ist auch so. Wenn ich an mein früheres Leben denke, was wir da alles verzapft haben, dann kann ich sagen, Herr, danke, dass du mir vergeben hast. Da kann man sich nur schämen. Wie man sich vor Gott verhalten hat, wie man mit dem Nächsten umging, was man für Prioritäten gesetzt hat und Gott, so wie es die Welt oft sagt, einen guten Mann sein ließ, kann man sich nur schämen. Das sagt der Apostel Paulus nicht. Wenn ihr daran denkt, dann schämt ihr euch. Aber ihr sollt beim Schämen nicht stehen bleiben, sondern nur daran denken, dass ihr erlöst worden seid. Nun aber seid ihr von der Sünde frei, schreibt er hier. Und jetzt seid ihr auch Knechte, aber Gottesknechte. Und jetzt habt ihr eure Frucht, dass ihr heilig seid. Das ist jetzt eine Frucht. Das schämt ihr euch nicht mehr. Und das Ende davon ist das ewige Leben. Das ewige Leben. Denn der Tod ist die Bezahlung für die Sünde, aber die Gabe Gottes in Jesus Christus ist das ewige Leben. Wir merken also, dass wir immer wieder auch durch das Lesen der Bibel daran erinnert werden sollen, wovon wir erlöst worden sind. Nicht, dass wir immer wieder mit denselben Sünden kommen müssen und sagen, ach Herr, vergib mir nochmal. Ja, manch einer ruft bei mir an, hat sich schon tausendmal für dasselbe entschuldigt. Ich kann es gar nicht verhindern, dass beim nächsten Mal, tausendeinste Mal, das wiederkommt. Ja? Aber ich sage, wieso, darüber haben wir doch schon geredet, ist doch schon fertig. Und manche machen das vor Gott auch so. Kommen immer wieder mit den alten Geschichten, als ob die nicht vergeben sind. Nein, nein. Jetzt haben wir eine ganz andere Frucht, nämlich die Seligkeit. Es ist vergeben. Aber wir sollen trotzdem dran denken, dass uns was vergeben worden ist. Dass wir nicht so tun, als ob wir schon immer so waren, wie wir jetzt sind. Denn das ist gefährlich als Christ in dieser Zeit. Dann wird man gleichgültig, dann wird man passiv und dann achtet man nicht mehr so genau darauf, was man tut. Man lebt drauf los, in der Hoffnung, dass es richtig ist. Man fragt Gott nicht mehr im Gebet. Man führt kein intensives Gebetsleben mehr. Auch das ist eine Tatsache, dass man auch im seelsorgerlichen Gespräch oft danach fragt, bevor es um die Probleme geht. Sag mal, wie sieht's mit deinem Bibellesen und Gebetsleben aus? Ach ja, ich habe so eine Woche jetzt nicht mehr gelesen. Aha, naja, dann fangen wir mal gleich da an. Denn wenn du nicht mehr in der Bibel liest und wenn du nicht mehr betest, muss ja alles schief gehen. Du hast ja keine Orientierung mehr. Du weißt gar nicht, was los ist. Du denkst, du bist richtig auf dem richtigen Weg und bist unterdessen abgedriftet. Ja, deswegen ist das so wichtig, da fängt das dann immer wieder an. Und wenn wir diesen Punkt geklärt haben, dann geht es meistens schon von allein wieder aufwärts. Und dann können wir die anderen Punkte auch noch klären. Der Schreiber des Hebräerbriefes erinnert also an die vorige Opferbereitschaft, die in den Gläubigen gewesen ist, weil sie so froh waren, von Jesus angenommen zu sein, errettet worden zu sein. Was habt ihr damals alles erduldet? So will er sagen. Denkt doch bitte daran. Ihr habt euch nicht gescheut, euer Leben hinzugeben. Das war euch ein geringes. Hauptsache, ihr hattet Jesus. Ihr habt euch nicht gescheut, euch auf die Seite derer zu stellen, die da gelitten haben. Ihr habt keinen Kompromiss gemacht. Ihr wart zwar nicht böse und aggressiv, aber ihr blieb bei dieser Form der Erlösung. Ich denke, das passt auch für uns heute zunehmend, dass wir das tun. Wir haben ja in unseren Breitengraden wenig Druck. Also jedenfalls keinen physischen Druck, höchstens ein Druck auf der Seele durch den Geist dieser Welt. Aber in den Ländern, wo es physischen Druck gab und gibt, da werden die Christen in die Entscheidung geführt. Wo gehöre ich eigentlich hin? Ich bleibe bei Jesus. Und dort wächst die Gemeinde. Dort kommen täglich hinzu Leute, weil die sagen, wenn die unter diesem Druck bei Jesus bleiben, da muss was Wahres dran sein. Ja, die gehen dann nicht einfach weg und ihren eigenen Gedanken nach, sie geben einfach nicht nach. Sie müssen was bekommen haben, wofür es sich lohnt, einseitig zu bleiben. Und daran erinnert der Schreiber des Hebräerbriefes, ihr habt so viel erduldet. Denkt doch mal, daran. Der Preis der Nachfolge war euch nicht zu hoch, nicht zu hoch, weil die Gnade der Erlösung noch viel höher war. Ihr hattet das verspürt. War so einmalig, so kostbar, dass ihr jeglichen Druck, der auf euch zukam, als gering gegen das, was ihr bekommen habt, erachtetet. Denn ihr habt verstanden, dass die Erlösung nicht nur wie bei einem Opfertier, das ihr vorher geopfert habt, für eine Sünde war, sondern allumfassend, und zwar so allumfassend, dass ihr aus dem Stand in den Himmel aufsteigen konntet. Und das ist ja die Gnade, die uns Gott in Jesus gegeben hat. Wer wiedergeboren ist von Neuem, der kann aus dem Stand abgerufen werden und ist in der Ewigkeit, wird anerkannt. Der muss gar nicht erst üben, dass er in den Himmel passt. Der ist fertig. Wer von Neuem geboren ist, ist total fertig und sauber. Er kann jede Minute gerufen werden und passt immer in den Himmel hinein. Das ist ja das Evangelium, darum heißt es frohe Botschaft. Das ist die frohe Botschaft. Alles andere, wo man sich noch was verdienen muss, ist gar nicht froh. Warum? Weil all das, was wir verdienen müssen, mit unserer Unzulänglichkeit zusammenhängt und wir Angst haben, dass wir es nicht schaffen. Dass wir es nicht schaffen. Das wäre nicht frohmachend, sondern das ist mehr ängstigend. Aber die Gläubigen hatten erlebt, dass es hier ein allumfassendes Opfer, eine allumfassende Befreiung gibt und da war jeglicher Widerstand dagegen gering und klein. Darum soll die Erinnerung auch bei uns an die vorigen Tage des öfteren Mal zurückgehen. Wie war denn das, als ich gläubig war? Ach, da wollte ich die ganze Welt umarmen. Ja, heute nicht mehr. Ja, können wir uns ja fragen, warum heute nicht mehr? Was ist da passiert? Warum das heute nicht so ist? Ich will aber wieder die ganze Welt umarmen. Ich will, dass allen geholfen wird, so wie Jesus das gesagt hat. Ich will mein Leben nicht schonen, denn der Herr hat sich auch nicht geschont, sondern er hat sich hingegeben und mich mit seinem Blut erkauft. Ja, erinnere dich an deine vorigen Tage. Und dabei will der Schreiber des Hebräerbriefes an die Urgemeinde in der Apostelgeschichte anlehnen. Da gab es ja 5 Verfolgungswellen, die aber die Gemeinde nicht kaputt machen konnten. Die erste war in der Apostelgeschichte, die erste Apostelgeschichte 4. Also nachdem ja erstmal eine große Freude durch das Pfingstwunder entstanden ist und alle waren so ein Herz und eine Seele und es war so wunderbar, war was ganz Neues und sie fühlten sich so geborgen, dann kam natürlich gleich, der Widersacher ist auch auf dem Plan, kamen gleich die Anwürfe. Während sie nämlich zum Volk redeten, denn das Volk hatte sie gefragt, wie ist das passiert, dass der Gelähmte, der da an der Tür der Schönen stand, plötzlich gesund ist. Wie ist das passiert? Im Namen Jesu. Ja, das erkläre uns mal. Und dann sprachen sie in der Tempelhalle darüber, was Gott in Jesus getan hat. Und während sie zum Volk redeten, traten zu ihnen die Priester und der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer, die verdroß, dass sie das Volk lehrten und verkündigten an Jesus die Auferstehung von den Toten. Sie legten die Hand an sie, setzten sie gefangen bis zum Morgen, denn es war schon Abend. Aber viele von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig. Und die Zahl der Männer stieg bei etwa 5.000. 5.000. Obwohl nun gleich eine Verfolgungswelle einsetzte, wuchs die Gemeinde. Wuchs die Gemeinde. Ja, man drohte ihnen, den Aposteln, ihnen noch Schlimmeres anzutun, wenn sie weiter von dieser Erfahrung, die, wie sie behaupten, mit Jesus reden. Schweigt. Ihr könnt ja glauben, was ihr wollt. Ihr könnt ja so privat glauben. Aber sagt es bitte keinem anderen weiter. Soll niemand erfahren. Wenn ihr das tut, dann geht es euch schlecht. Denn es steht im selben Kapitel, damit es nicht weiter einreißen sollte unter dem Volk, wollen wir sie bedrohen, dass sie hinfort zu keinem Menschen in diesem Namen reden. Und dann riefen sie, die Apostel, und geboten, ihn keinesfalls zu reden oder zu lehren in dem Namen Jesu. Ja, und da erleben wir dann den neuen Petrus, der sagt, ja, also das hört sich ja gut an, aber das können wir gar nicht machen. Das können wir nicht machen. Wir können es einfach nicht lassen, von dem zu reden, was wir erlebt haben. Und hier sehen wir auch wieder, dass die Möglichkeit besteht, es lassen zu können. Deswegen mussten die Hebräer erinnert werden. Erinnert euch mal, damals konntet ihr es nicht lassen. Könnt ihr es heute lassen? Also da müsst ihr doch wieder zurück. Wir können es doch nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Und als man sie hatte gehen lassen, kamen sie zu den ihren, berichteten, was die hohen Priester und Ältesten zu ihnen gesagt haben. Und als sie das hörten, einmütig fingen sie an zu beten und sagten, Herr, du siehst das alles, ja, und so weiter und so fort. Und viele bekehrten sich. Erinnert euch an diese Zeit, will der Schreiber des Hebräerbriefes sagen. Eine zweite Verfolgung kam ja gleich im Kapitel 5, Vers 17. Da wurden also die Apostel wieder vor den Hohen Rat gestellt. Sie legten die Hand an den Apostel und warfen sie in das öffentliche Gefängnis. Aber jetzt ging es also schon ein Stück weiter. Vorher war erstmal die Bedrohung und das Drohen und jetzt kam das Gefängnis. Ja, das ist ja nun eine schlimmere Sache, ne? Und dann kam aber der Engel Gottes und führte sie heraus. Geht hin in den Tempel und predigt wieder das, was ihr erlebt habt. Habt keine Angst. Und in Vers 28, als nun der Hohe Rat mitkriegte, die waren gar nicht mehr im Gefängnis, irgendwie sind die rausgekommen und dann hörten sie, dass sie weiter predigten von dem, was sie erlebt haben. Dann sagen sie, haben wir euch nicht geboten, in diesem Namen nicht zu lehren? Und seht, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre und wollt das Blut dieses Menschen über uns bringen. Ja, Petrus sagte dann, ja, man muss doch Gott mehr gehorchen als den Menschen. Also wir sind doch entziehen, wir wissen doch, was wir erlebt haben. Wir können keinen Kompromiss machen. Dann würden wir verleugnen, was uns passiert ist und gut ist. Wir wollen bei dem bleiben, was uns passiert ist. Und wir wollen bei dem, der uns in den neuen Zustand gesetzt hat, auch bleiben. Man muss doch Gott mehr gehorchen als den Menschen. Sie waren also nicht verzagt, obwohl sie nun im Gefängnis gewesen sind, sondern sie konnten weiter zeugen von dieser wunderbaren Gnade. Und es heißt sogar dann, als man sie dann so ein bisschen gestäubt hat, dass sie froh wurden. Die haben sich gar nicht aufgeregt. Die haben die jetzt gar nicht beschimpft, sondern sie gingen fröhlich von des Rats Angesicht. Muss man sich mal vorstellen. Wie sehen wir heute manchmal so aus, wenn wir was Negatives erleben? Ach, da sind wir so geknickt. Ja. Innerlich denken wir, na, dem wird schon mal heimgezahlt werden. Ne? Und so, ja. Das denken wir. Und die ging fröhlich von des Rats Angesicht, weil sie würdig gewesen waren, für Jesus zu leiden. Ach, er hat so viel für mich getan. Ist ja sowas Geringes, dass ich da auch was jetzt abkriege. Ne? Und dann kam die dritte Verfolgung in Apostelgeschichte 6, und zwar war das, nachdem ja Stephanus auch gesteinigt worden ist. Ja, Stephanus, der durfte vor den Leuten sagen, ganz klares Zeugnis geben von Jesus Christus. Und was machten die Widersacher? Die haben gesagt, so jetzt müssen wir mal ein paar Leute mit Lügen bespicken. Dass die einfach sagen, dass er Falsches redet. Das kennen wir doch persönlich auch. Dass manche sich bewusst aufmachen und sagen, du hast ja was Falsches geredet. Ja? Wieder besseres Wissen. Aber sie wollen dir Übles tun. Deswegen reden sie falsch gegen dich und stacheln andere vielleicht noch auf, auch noch falsch gegen dich zu reden. Das haben die hier auch gemacht. Und wir verstehen, der Hebräerbrief, der sagt, denke daran, wie hast du da damals gehandelt? Ja, es ging so weit, dass Stephanus gesteinigt worden ist. Er ist gesteinigt worden. Und was passierte dann danach? Waren die Gläubigen dann plötzlich alle passiv? Sie hätten ja zurückgehen können zu dem alten Gottesdienst. Das war ja die Bedingung. Wenn ihr wieder zum Tempeldienst geht und wieder euren Gottesdienst so feiert wie vorher, tun wir euch gar nichts. Tun war ich nichts. Es kam eine große Verfolgungswelle auf die Gläubigen hinzu. Aber sie wurden zwar zerstreut in verschiedene Regionen, aber aufgrund dieses Zeugnis des Stephanus, dass er sagt, ich sehe den Himmel offen und Jesus zu Rechten, haben sich viele bekehrt. Wir lesen nicht, dass plötzlich die Leute sagten, ja, dann gehen wir zurück zum alten Gottesdienst. Nein, wir bleiben bei Jesus. Und sicher ging es vielen auch noch so wie Stephanus, dass sie auch verstoßen worden sind und gesteinigt worden sind, getötet worden sind. Denn in Kapitel 8 war dann die fünfte Verfolgung. Da erhob sich in diesen Tagen eine große Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem. Da zerstreuten sich in alle Länder Judäa und Samaria außer den Aposteln. Sie bestatteten den Stephanus, gottesfürchtige Männer, und hielten eine große Klage über ihn. Und denn bei der Steinigung des Stephanus stand einer dabei, nämlich der Saulus. Der hat das alles mitgekriegt, ein junger Mann. Und er hat gesagt, ich bin ja nicht gottlos, aber die Christen will ich zurückführen zum alten Gottesdienst. Und wenn die das nicht machen, müssen die ins Gefängnis, müssen auch sterben. Und der nahm sich vor, all die zu verfolgen, die auch in der Umgebung zerstreut waren, um sie zu finden und dem Gericht zu überantworten. Und wir kennen diese Geschichte, dass dann dieser Saulus vor Damaskus Jesus begegnete und sagt und wurde blind und es kam eine Stimme, warum verfolgst du mich? Ja, wen verfolge ich denn? Ich verfolge die, die vom alten Gottesdienst abtrünnig geworden sind. Ich will sie zurückbringen. Nein, du verfolgst mich, ich bin Jesus. Und dann kam es dazu, dass dieser Saulus zum Paulus wurde und sich bekehrte. Und auch anfing, plötzlich der Widersacher anfing, auch diese Gnade in Jesus zu verkündigen. Verstehen wir einfach, dass der Rückblick manchmal sehr wichtig ist über dem, was wir mit Jesus erfahren haben. Dass wir wieder stark werden in der heutigen, in der jetzigen Zeit. Viele wurden gepeinigt, viele wurden getötet. Auch Herodes Agrippa in der fünften Verfolgung, Kapitel 12, heißt es auch, dass er den Jakobus einfach enthauptete. Und er hat gemerkt, die Leute finden es gut. Dann wollte er den Petrus auch noch töten. Aber der Petrus wurde aus dem Gefängnis geführt. Er konnte nicht in die Hände des Herodes Agrippa kommen. Wir sollen unsere Hoffnung nicht wegwerfen. Egal, was wir äußerlich erleben, die Urgemeinde war schon sehr angefochten und sie musste erinnert werden an die ersten Tage. Sie sollten bei dem bleiben, was sie wirklich erlebt haben. Und so schrieb er dann auch der Apostel Paulus an Timotheus und sagt in Kapitel 3, 2. Timotheus, du bist doch nachgefolgt, erinnere dich. Und in Vers 12, alle müssen doch Verfolgung leiden, ist doch nichts Besonderes. Reg dich bitte nicht auf, mach dich nicht abhängig von diesen Situationen. In Vers 14, bleibe in dem, was du gelernt hast, sagt er dann zu Timotheus. Bleib dabei, lass dich da nicht wegdrängeln durch die Umstände, sondern Gottes Wort bleibt Gottes Wort und gibt dir Hoffnung, so steht es dann in Vers 15. Und gleichfalls zu den Galatern, ihr seht ja, das ist ja nicht nur für eine bestimmte Gruppe, das ist für alle Christen so gedacht. Zu den Galatern musste der Apostel Paulus auch schreiben, im dritten Kapitel, so jetzt müsst ihr mir mal sagen, wodurch habt ihr den Heiligen Geist bekommen? So hat er mit ihnen geredet. Ist es durch eure Werke geschehen? Oder ist es durch Gottes Gnade geschehen? Das will ich von euch wissen. Denn ihr tut ja so, als ob ihr das nicht erlebt habt, ob ihr Pfingsten nicht erlebt habt, ob ihr nicht die Reinigung eurer Sünden erlebt habt. Ihr fallt wieder zurück, ihr macht wieder das Alte, ja, Feiertage und Neumonde und Sabbate und was ihr da alles tut. Ich habe Angst, schreibt der Apostel Paulus, dass ihr ganz wieder zurückfallt. Bleibt doch bei dem, was ihr gelernt habt. Wie war es am ersten Tag? Erinnere dich einfach mal. Und mach das wieder. Sei freudig. Manche sind ja, als sie zum Glauben kamen, auch spontan auf die Straße gegangen. Wir sprachen vom Infotisch. Gab es auch in anderen Regionen Berlins Infotische, um den Menschen das Evangelium zu bringen. Ja, da muss man sich ja fragen, mache ich das heute auch noch? Meine Missionsarbeit kann ja auch verschieden sein. Aber bin ich überhaupt noch missionarisch? Das ist eine Frage. Warum eigentlich nicht mehr? Warum habe ich das früher gemacht? Warum mache ich das heute nicht mehr? Warum bin ich heute zufrieden mit meinem eigenen Christentum? Das sind so alles Fragen, die Paulus auch an die Gläubigen in Galatien stellte. Und das meint auch hier der Schreiber des Hebräerbriefes. Ihr wisst, dass ihr in euch selbst eine bessere und bleibendere Habe im Himmel habt. Hoffnung. Hebräer 10, Vers 34. Und das sollen auch wir immer wieder wissen. Der letzte Punkt. Wir lasen ja dann, nun werft doch euer Vertrauen nicht weg. Ja, werft doch euer Vertrauen nicht weg. Warum seid ihr denn so traurig? Was ist denn passiert? Ist was Besonderes passiert? Was Größeres als eure Erlösung? Kann doch eigentlich nicht sein, ne? Werft euer Vertrauen nicht weg. Denn dieses Vertrauen in Jesus Christus hat eine große Belohnung, die größte. Kann kein Mensch euch geben, das kann nur Gott euch geben. Und das ist so gewaltig, dass alles, was ihr gerade erlebt, so könnte jetzt das zu uns gesagt werden, ist so klein mit Hut. Ja. Amen. Jawohl. Werft euer Vertrauen also nicht weg. Jesus allein genügt und Jesus allein soll verkündigt werden. Paulus hat es von sich selbst auch gesagt, im 1. Korintherbrief, Kapitel 2, hat er gesagt, ich komme nicht zu euch, dass ich euch was Besonderes erzähle. Ich weiß nichts, außer Jesus Christus allein. Das genügt. Das genügt. Damit kommen wir durch. Damit kommen wir auch weiter. Und an die Römer schrieb er dann, Kapitel 3, Vers 24, die Gnade der Erlösung genügt. Vers 25, wir sind reingewaschen in dem Blut des Herrn Jesus. Vers 26, wir sind doch gerecht gemacht. Steht das nicht höher als alles andere? Und Vers 28, allein durch den Glauben, wir konnten das gar nicht verdienen, sondern wir sind beschenkt worden. Ja, das ist so wichtig. Und damit, mit diesem neuen Gedanken und Erfüllung im Herzen, können wir auch in den Sturm dieser Zeit treten. In dem Wissen, was auch am Ende der Offenbarung steht, dass all das, was böse ist, keinen Eingang in den Himmel findet. Steht genau geschrieben. Da würdet ihr das überhaupt nicht mehr finden. Es ist nur eine Zeiterscheinung. Aber das geht vorbei. Zeiterscheinungen gehen immer vorbei. Aber das, was Gott in Jesus Christus uns gegeben hat, das bleibt eine große Belohnung. Die Belohnung, immerwährende Liebe, Freiheit, Freudigkeit, Anbetungswilligkeit vor dem großen weißen Thron, dem lebendigen Gott. So sagte und jubelte Johannes dann auch und sagt, wir wissen, wir sind Gottes Kinder. Das wissen wir. Jetzt könnten wir sagen, na ja, wir wollen jetzt auch so leben. Wir wollen es nicht nur wissen, wir wissen. Wir wissen noch nicht, was wir genau sein werden in Ewigkeit, aber eins wissen wir werden unseren Heiland sehen, wie er ist, denn wir werden ihm gleich sein. Das möge der Herr uns auch schenken anhand dieser Worte, dass wir denken an die Gnade, die wir empfangen haben in Jesus Christus und die Festigkeit in der Seligkeit, die wir gewonnen haben, dass wir nicht nur damals so selig waren, sondern auch heute. Unser Leib bleibt ja hier, der uns oft viel Not macht. Aber unsere Persönlichkeit steigt auf zum Herrn. Der Herr segne uns alle. Amen.